Übungstest 4. Hörverstehen 1. Sie hören jetzt ein Telefongespräch zwischen der Studentin Sarah Biermann und dem Studenten Florian Buchbinder, der sich nach einem Job als Seminarassistent erkundigt. Zum Inhalt des Gesprächs werden in der Aufgabe verschiedene Aussagen gemacht. Notieren Sie während des Hörens die Informationen, die Florian Buchbinder von Sarah Biermann bekommt. Zu diesem Gespräch sollen Sie 10 Aufgaben lösen. Sie hören das Gespräch einmal. Sehen Sie sich dazu die Aufgaben auf dem Aufgabenblatt an. Sehen Sie sich auch die Beispiele 01 und 02 an. Sarah Biermann? Hallo Sarah, hier ist Florian. Hallo Flori, lange nicht gesehen. Was ist los? Brauchst du etwas? Und wie? Du weißt doch, ich muss immer was dazu verdienen. Und ich habe mir gedacht, ich möchte was tun, was zu meinem Germanistikstudium passt. Das ist sowieso am besten. Ich kann mich erinnern, du hast doch ein paar Mal beim Goethe-Institut gejobbt, als Seminarassistentin. Ja, das mache ich auch weiter ab und zu. Du, ich habe mir gedacht, ich probiere das auch mal. Aber ich habe keinerlei Erfahrung mit sowas. Bevor ich jetzt zu Goethe gehe und mich als Seminarassistent bewerbe, hätte ich ein paar Fragen. Na klar. Also, was willst du wissen? Ich habe gelesen, da gibt's ein Seminar für Literatur im Unterricht, für ausländische Deutschlehrer. Das interessiert mich besonders. Leg dich da nicht so sehr fest. Am Anfang musst du nehmen, was gerade frei ist. Wie soll ich das jetzt angehen? Ruf das Seminarbüro an und mach einen Vorstellungstermin aus. Nimm am besten ein paar Unterlagen mit, die etwas zu deinem Studium aussagen. Was muss ich denn als Assistent tun? Vor allem musst du Zeit mitbringen. Du kannst in 8 bis 10 Tagen diese Arbeit nicht nebenbei machen. Das ist ein Fulltime-Job. Das habe ich mir schon gedacht. Also, Zeit ist ein wichtiger Punkt. Und wie? Du musst immer pünktlich sein, super pünktlich. Am besten bist du am Morgen immer eine Viertelstunde früher da. Ebenso nach der Mittagspause und immer bei Beginn eines Programmpunkts. Warum das? Du musst überprüfen, ob die Technik wirklich funktioniert. Dann musst du die Seminarleiter fragen, ob sie etwas brauchen. Du musst auf eventuelle Programmänderungen reagieren. Es muss einfach alles klappen. Und wann ist Arbeitsschluss? Wenn am Nachmittag Schluss ist, heißt das noch nicht, dass du dann nach Hause gehen kannst. Also noch Arbeit am Abend? Na, so schlimm ist es auch nicht. Aber da muss der Seminarraum aufgeräumt werden oder es müssen noch Kopien für den nächsten Tag gemacht werden. Oder die Teilnehmer haben Sonderwünsche. Aha, meine Hauptarbeit ist wohl, Kopien von Materialien zu machen. Das nicht gerade. Denn in vielen Seminaren wird viel elektronisch erledigt. Trotzdem fallen Kopien an und die, da gebe ich dir einen dringenden Rat, müssen qualitativ gut und sauber zusammengestellt sein. Ich warte also darauf, was mir aufgetragen wird. Nicht ganz. Du sollst auch mitdenken, was organisatorisch gerade wichtig wäre. Das kommt bei den Seminarleitern gut an und entlastet sie auch. Aber du hast gesagt, da gibt es noch mehr zu tun. Natürlich. Du musst auch die Teilnehmer betreuen. Was heißt das genau? Am Anfang musst du ihnen helfen, sich am Seminarort zurechtzufinden. Wahrscheinlich muss ich auch die Pausen organisieren. Die sind schon vorher festgelegt. Aber du musst dafür sorgen, dass rechtzeitig zu den Pausen die Getränke bereitstehen. Und du musst nachschauen, ob die Tische für das Mittagessen reserviert sind. Und wenn die Teilnehmer mal ins Theater oder ins Konzert gehen wollen? Ah, das ist extrem wichtig. Ein gutes Rahmenprogramm. Das heißt, ich plane für die Teilnehmer das Abendprogramm? Nicht so direkt. Du lieferst aktuelle Informationen, was so läuft. Am besten auf die Interessen der Teilnehmer abgestellt. Teilnehmer aus anderen Ländern und Kontinenten wollen unbedingt die Zeit nutzen und ihre Kenntnisse über Deutschland auffrischen. Da bleibt mir ja fast keine Zeit, mich im Seminar dazuzusetzen und zuzuhören. Wenig. Trotzdem kriegst du auch einiges mit. Ich habe jedenfalls immer davon profitiert. Das sind ja Massen von Infos. Wenn mich Goethe nimmt, möchte ich aber doch nochmal mit dir reden. Gern. Du kennst ja meinen Lieblingscafé. Na klar. Ich danke dir erstmal. Viel Erfolg. Bis dann. Ende von Hörverstehen 1.